die göttliche komödie von dante das fegefeuer neunzehnter gesang zur stunde da nicht mehr des tages wärme vermag den frost des mondes zu erlauen besiegt von tellus manchmal von saturn auch wenn fern im orient die geomanten ihr größtes glück sehn aufgehn vor der dämmrung auf einem weg der kurze zeit noch dunkelt erschien dem träumenden ein stotternd weib mir mit scheelem blick gekrümmt auf seinen füßen an händen krüppelhaft und bleich von farbe ich schaut auf sie und wie die sonne erquicket die kalten von der nacht beschwerten glieder also macht ihr mein blick behend zum reden die zung und richtete sodann ganz auf sie in wenig zeit und ihr entstelltes antlitz gleich wie's die lieb erheischet also färbt er nachdem die sprach ihr so gelöst war worden begann zu singen sie so daß mit mühe den sinn von ihr ich abgewandt nur hätte ich bin war ihr gesang ich bin die süße sirene die auf hoher see die schiffer verlockt so voll der lust bin ich dem hörer ich zog ulyssen ab von seinem irrpfad durch meinen sang und wer sich mir gesellet trennt kaum sich mehr so ganz wird er begnüget sie hat annoch nicht ihren mund geschlossen als neben mir ein weib geschwind und heilig erschien daß es die andere verwirre virgilius o virgilius wer ist diese sprach sie voll zorns der kam allein auf jene ehrsame hingerichtet seine blicke die andre faßt und ihr gewand zerreißend enthüllt er vorn und ihren bauch mir zeigt er der durch den stank der draus entstieg mich weckte ich wand das aug und dreimal sprach der gute Virgil rief ich dir mindestens auf und komme daß wir die öffnung finden wo du eingehst jetzt stand ich auf und voll schon waren sämtlich vom hellen tag des heil'gen berges kreise hingings die neue sonn an unsern lenden ihm folgend trug ich also meine stirne wie jener der sie schwer hat von gedanken und selbst sich macht zum halben brückenbogen da hört ich sagen kommt hier ist der durchgang in sanfter milder weise wie man nimmer vernimmt in dieser sterblichen gemarkung mit offnen schwingen die von schwanen schienen wies uns empor der so gesprochen zwischen die beiden mauern hin des harten felsens anlächelnd uns bewegt er drauf die federn versichernd das glückseligsein qui lugent weil ihre seelen trost besitzen werden was hast du daß du stets zu boden blickest begann mein hort zu sagen als ein wenig wir beid uns unterm engel noch befanden und ich mit so viel zagen läßt mich wandern ein neu gesicht das nach sich hin mich lenket so daß ich los nicht werde des gedankens du sahst sprach jener drauf die alte hexe die über uns allein noch thränen kostet du sahest wie von ihr der mensch sich losmacht frisch auf den grund gestampfet deine ferse den blick zur lockung wendend die umherführt der ew'ge könig mit den großen kreisen dem falken gleich der nach den klaun erst schauet dann dem geschrei sich zukehrt und sich dehnet ob der begier nach fraß die ihn dorthin zieht ward ich anjetzt und ging solang der felsen sich spaltet als ein pfad für den ersteiger so hin bis dort wo man zu kreisen anfängt als auf den fünften ring ich nun heraustrat erblickt ich weinend volk am boden liegen auf ihm umher nach unten ganz gewendet adhäsit pavimento anima mea hört ich sie sagen mit so tiefen seufzern daß man die worte kaum verstehen konnte o auserkorne gottes deren leiden gerechtigkeit und hoffnung minder hart macht weist uns zurecht nach den erhabnen stiegen wenn vor dem liegen sicher ihr hierher kommt und am geschwindesten den weg wollt finden so bleibe stets nach außen eure rechte so bat der dichter und so klang die antwort hier kurz vor uns drum ich aus solcher rede was sonst darin noch war verborgen merkte den blick drauf wandt ich meines herren blick zu drob dieser freundlich winkend mir gewährte das was geheischt die wünschende gebärde da so nach lust mit mir ich schalten konnte trat ich dorthin jetzt über jenes wesen das durch sein wort mir schon bemerklich worden und sprach geist indem das durch zehren reifet davon entblößt man nicht zu gott kann kehren für mich dein größeres sorgen hemm ein wenig wer warst du und weshalb habt ihr die rücken aufwärts gewandt sprich wenn ich etwas jenseits dir soll erflehn woher ich lebend komme und er weshalb sich zu dem himmel unsere rückseite wendet kündig dir doch erstlich scias quod ego fui successor petri inzwischen chiaveri und sestri stürzt sich ein schöner strom herab von dessen namen mein blut herleitet seines titels zierde kaum mehr als einen mond fühlt ich wie schwer sei der große mantel dem der ihn bewahre vor schlamm drob federleicht scheint jeder andre zwar spät weh mir erst hab ich mich bekehret allein nachdem ich römscher hirt geworden da ward des lebens lüge mir enthüllet ich sah daß nicht befriedigt dort das herz ward noch konnt in jener welt man höher steigen. Drum ward zu dieser ich von lieb entzündet. Bis zu dem augenblick war meine seele elend und gott entfremdet, ganz voll geizes. Nun, wie du siehst, werd ich drob hier gestrafet. Das, was die habsucht tat, wird dargestellet hier bei der lästrung der bekehrten seelen. Und keine pein ist bittrer dieses berges. Wie unser blick sich nicht hat aufgerichtet nach oben, an den irdschen dingen haftend, versenkt auch hier gerechtigkeit zur erd ihn. Und wie der geiz hat jedes guten liebe in uns getilgt, drum wird das tun versäumet. So hält uns hier gerechtigkeit gefangen, an händen und an füßen festgebunden. Und wir, solang es dem gerechten herren gefällig, bleiben reglos ausgestrecket. Ich kniete nieder jetzt und wollte sprechen, allein als ich begann und jener meine Ehrfurchtsbezeigung durchs Gehör nur wahrnahm. Was für ein Grund, sprach er, beugt so dich nieder? Und ich zu ihm: Ob eurer Würde hat mir mit Recht gemacht Vorwürfe mein Gewissen. Richt auf die Füße und erheb dich, Bruder, entgegnet er. Lass dich nicht irren, Mitknecht bin ich dir und an Macht gleich mit den andern. Wenn je die heil'gen evangelischen Klänge, wo's neque nubent heißt, du hast verstanden, kannst du wohl sehn, warum ich also spreche. Hinweg jetzt, nicht mehr will ich, dass du weilest, denn deine Gegenwart erschwert mir's Weinen. Durch das ich zeitige, was du gesaget. Ich habe jenseits eine nicht Alagia genannt, die von sich selber gut ist, wenn nur sie schlimm nicht wird durch unseres Hauses Beispiel. Die ist allein mir übrig, dort geblieben. Ende von 19. Gesang.